die Regiment. Musik ist stark, was strahlt das Auge der Marie? Es ist ja seine Kompanie. Schicker, schicker, bum, tada, die Regiment. Musik ist stark, da gibt's kein Halt, da geht es mit, im gleichen Schritt und Tritt. Schicker, schicker, bum, tada, die Regiment. Musik ist da, das strahlt das Auge der Marie. Es ist ja seine Kompanie. Schicka, schicka, bum, die Regiment. Musik ist da, da gibt's kein Halt, da geht es mit, im gleichen Schritt und Schritt.